euch Betrüger, Bande wollte niemals jemand haben. Drum sucht ihr euch nun selber eure Gräbergabel. Bevor ihr endlich tot seid, haben wir noch ein Bett im Spaß. Kinder, die verbrennen wir.